Personenhaushalt mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Die guten Doppelkekse von ja. Okay, cool. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass du wirklich allen Ernstes behauptest, die Doppelkekse von ja würden genauso schmecken wie die Prinzenrolle. Ist mir scheißegal, ist mir alles gleich. Also das stimmt ja mal zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin ja an sich schon nicht so ein riesiger Fan von diesem Keksformat, aber wenn, ne, dann doch bitte das Original. Hauptsache, es verklebt alles. Das ist die Hauptsache und das machen beide und deshalb ist mir scheißegal und der 1 Euro ist es mir nicht wert. Für die Marke. Okay, cool. Ja, dann Prost, ne? Das klang heute nicht so schön wie letztes Mal mit den Weingläsern. Ja, hast recht. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut autotunen kann wie letztes Mal. Das war überhaupt der Gag des Jahrhunderts, den niemand gehört hat wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber schön, dass du dir die Mühe gegeben hast, das immer gern geautotuned zu haben geworden wäre. Ja, herzlich willkommen zur 7. Folge. Zwei-Personen-Haushalt. Wir sind im verflixten 7. Jahr. Obwohl, nee, das verflixte 7. Jahr ist ja quasi die 6. Folge, ne? Zwischen 6. und 7. Folge wäre das verflickte 7. Jahr, Das verfickte 7. Jahr gewesen, aber jetzt haben wir es ja überstanden durch die 7. Folge, oder nicht? Naja, noch ist sie ja nicht aufgenommen. Wir fangen ja gerade erst an, okay, da kann noch viel passieren. Toi, toi, toi, sag ich nur. Es ist offiziell, Leute, der Sommer ist ausgebrochen, ich freue mich mega doll. Endlich ist das Wetter gut und ich glaube, es bleibt auch gut. Ohne Scheiß, es ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl auf einmal. Als ich heute meine kurze Hose ausgepackt habe. Eieiei, das war ein Feeling. Ich habe sie zwar nur aus der Not ausgepackt, dass ich keine lange Hose mehr hatte, ohne Löcher an wichtigen Stellen. Aber es ging ja dann voll gut. Perfekte Wahl heute. Also geht dir das nicht auch so, dass das voll der geile Moment ist, wenn du das erste Mal kurze Hose anhast? Hatte ich noch nicht. Ich hatte Hosen mit Löchern an, was ja auch ein Gag schlechthin ist, dafür, dass du mehr bezahlst, dafür, dass die Hose ein Loch hat, die du auch selbst hättest reinmachen können und wahrscheinlich noch schöner hättest reinmachen können. Ich weiß noch, wie ich die Diskussion mit meinen Eltern hatte, als ich das auch. Allererste Mal mir eine Hose mit Löchern gekauft habe. Ja, ich auch. Voll, meine Mutter hat es auf jeden Fall auch richtig gehatet. Das ist ja nicht anständig, ne? Nee, das sieht mein Bub. Das sieht auch aus. Das sieht aus. Ich habe sehr gute Laune. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon mein zweites Bier heute trinke. Ich bin ja auch nichts mehr gewohnt, ich vertrage ja nichts mehr. Aber das ist auch so ein Phänomen. So, wenn man anfängt zu trinken, dann geht's richtig rund. Also das erste Mal, als ich mich besoffen habe, habe ich mich natürlich auch so krass besoffen. Das geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Und man ist aber auch, vielleicht liegt es auch daran, dass man das Gefühl, besoffen zu sein, noch nicht so gut kennt. Auf jeden Fall verträgt man viel mehr. So, ich habe irgendwie zu zweit mit einem Kumpel eine ganze Flasche von diesem komischen Lakritzlikör getrunken. Wie heißt der nochmal? Sambuca. Ekelhaft. Eine ganze fucking Flasche von diesem Zeug. Und davor noch richtig viel Bier und alles. Alter, das würde ich heute noch nicht mal hinkriegen, das überhaupt zu trinken. Das ist schon krass, ne? Dass man irgendwie... Man ist ja jetzt nicht alt, aber man verträgt viel weniger als vor 10 Jahren. Total. Vor allem habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr, so viel Alkohol zu trinken, weil ich halt auch schon genau weiß, wie es mir dann am nächsten Tag geht. Vielleicht bin ich deshalb so eine Pussy und gehe nicht mehr irgendwie all night long feiern oder trinken. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass viel weniger jetzt reicht, um auf das Level zu kommen wie früher. Und das ist ja eigentlich saukomisch. Also mit 15 war ich so hacke. Aber da habe ich auch keine Ahnung, wie viel Flaschen Asti gesoffen. Ja. Asti war damals der Schrei. Also, keine Ahnung, habe ich seit 1000 Jahren nicht mehr getrunken. Und heute brauche ich echt ein richtig gut volles Glas Wein. Und ich bin schon echt gut dabei. So. Das stimmt. Aber man kommt natürlich auch seltener auf dieses Level des absolut Hacke-Seins. jedenfalls mir geht es so, ich höre dann lieber auf zu trinken, bevor ich so absolut Hacke werde meistens. Ja, weil man sich einschätzen kann und weil man weiß, dieses Gefühl ist nur kurz da und am nächsten Tag ganz doll Kacke. Man hat immer dieses und schon an morgen früh denken. Ja, aber auch dieses, es ist gar nicht so geil, so Hacke zu sein, denken. Weil ich finde es tatsächlich, der perfekte Pegel ist dieses angeschwipst sein. Dieses, die Hemmungen sinken und man ist total lustig dabei und tanzt ausgelassen und macht was weiß ich was. Aber nicht dieses, ich kotz alles voll Hacke sein. Das ist nämlich gar nicht geil. Das ist scheiße. Aber es gibt auch noch ein Level dazwischen, finde ich. Es gibt ein Level des Betrunkenseins, das ist deutlich über angeschwipst sein hinaus. Also man hat schon nicht nur 3 Bier getrunken, sondern eher so 6. Schon. Und man torkelt schon, genau. Also deutlich motorisch eingeschränkt. Aber man hat auch noch wirklich richtig viel Spaß dabei, weil da sind dann wirklich die letzten Hemmungen gefallen. So, man macht den letzten Scheiß. Aber man hat noch nicht so viel getrunken oder der Abend geht auch noch nicht so lang vielleicht, als dass man schon voll am Arsch wäre. Ja, und was auch ganz schlimm ist, ist, dass der Kater, den ich früher eigentlich nie hatte, schon viel früher jetzt einsetzt. Nach ein paar Gläsern Wein oder wenn ich mal ein bisschen Pfeffi getrunken habe oder was auch immer, merke ich das garantiert am nächsten Tag. Und man nimmt immer schon so eine Aspirin vorm Schlafen gehen. Oder vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen direkt. Was ja, habe ich neulich gelesen, gar nicht so geil ist. Nee. Irgendwie für die Leber ist oder so. Ist nicht so gut. Ne? Ja, das mache ich aber auch. Aber einfach einen Liter Wasser trinken tut's auch. Aber man merkt es trotzdem, was man früher nicht getan hat. Und man ist irgendwie den ganzen Tag über so meh. Naja, man wird älter. Man wird älter. Man wird schöner. Nicht. Aber die Männer? Und schon, oder? Ich habe schon das Gefühl, dass ich noch auf dem Weg bin, zur Blüte meines Lebens. Yeah. Also Männer, habe ich echt das Gefühl, sind nicht vor 30 auf dem Level ihrer, auf dem Gipfel ihrer körperlichen Schönheit, oder? Es ist ganz verschieden bei Männern und Frauen. Männer sind so mit 40 sehr attraktiv. Oder auch schon Mitte 30. Ja, also das so. So denkt ihr mal so Simon Neal-mäßig von Biffy Clyro, so Mitte 30. Ja, ist schon geil. Das ist schon geil. Ja, das sind so richtig gute Jahre, aber man hat dann auch noch mal so mit 50 kann man auch noch mal richtig geil sein als Mann. So, echt? Dann dieser George-Clooney-Charme? Halt, genau, aber als Frau halt nicht. Garantiert, da bist du mit 35 raus aus dem Game. Ist das so? Ja, dann wenn die Männer anfangen, irgendwie reif und geil zu werden, kannst du die Frauen echt, so was das Schönheitsideal angeht, in den Schrank stellen, so. Das ist echt schade. Ach naja, da gibt's doch schon auch noch viele heiße MILFs, oder? Ja, MILFs sind in Pornos tatsächlich Leute, die sind 26. Ja. Das ist das auch schön. Ich bin das, auch dann irgendwann bei einem MILF. Brüsterchen da drauf. Naja, bis zu den 26 ist ja noch eine Weile. Ist ein bisschen noch hin und ich genieße die Zeit, eine normale Pornodarstellerin zu sein. Das oder normale Leben einer Pornodarstellerin zu leben, ohne den Titel MILF zu haben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die schönen Jahre, die noch vor mir liegen. Ich habe das Gefühl, ich werde von Tag zu Tag schöner. Ja, bei mir ist in 5 Jahren dann Schluss oder was, irgendwann 10 Jahre vielleicht. Und dann suchst du dir eine andere. Genau, weil man das so macht. Dann, ich bin ja dann auf dem Gipfel. Genau, ja. Dann finde ich auch direkt eine. Natürlich. 16-Jährige. Richtig. Die ist auch dann auf ihrem Gipfel. Wann ist man als Frau auf ihrem Gipfel mit 21? Boah, das will ich jetzt eigentlich hier so pauschal überhaupt nicht sagen. Also ich war so mit 21 nicht auf dem Gipfel. Ich war noch nie auf dem Gipfel. Mann, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das kann man nur rückblickend sagen. Damals war es noch echt irgendwie alles geil. Ja. Das kann man im Moment nie sagen. Ja, naja. Ich glaube auch, dass man sich selbst persönlich im Moment nie auf dem Gipfel seiner körperlichen Fitness fühlt. Man merkt nur im Nachhinein, ich weiß das gar nicht, das war der Gipfel meiner körperlichen Fitness. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das anfühlt, körperlich fit zu sein. Also ist mir noch nie untergekommen, dieses Gefühl. Es ist mir fremd. Und falls das jetzt wirklich so ist, dass es ab jetzt irgendwie bergab geht, auch noch körperlich mit der Fitness, dann ist bei mir nicht mehr viel Luft nach unten. Also ich weiß gar nicht, geht es dann in den Minusbereich? Kriegt man dann direkt eine Krücke an die Hand? Oder ist es, bleibt es auf einem Null-Level, sodass du wirklich noch nicht mal 2 Minuten joggen kannst? Ja, also man muss ja dazu sagen, ich glaube, das ist halt natürlich schon so, dass irgendwie ab Anfang, Mitte 20 prinzipiell die körperliche Fitness eher zurückgeht. Das ist furchtbar, weil das war ja noch nie da. Wie kann es zurückgehen? Ja, aber die Sache ist ja, ich glaube, dieser Faktor ist zum Beispiel im Vergleich zum Faktor, ob man überhaupt sich körperlich fit hält oder nicht, eher ziemlich gering. Das heißt, wenn du jetzt mit Anfang 20 anfangen würdest, total krank viel Sport zu machen, rein hypothetisch natürlich, würde das natürlich den Abfall der Fitness mit dem Alter total ausgleichen. Dann könntest du zum Beispiel mit 60 deutlich fitter sein. Na okay, 60 vielleicht übertrieben. Aber dann könntest du, sagen wir mal, mit 40 noch deutlich fitter sein, als du jetzt momentan bist. Nee, weißt du, wenn du jetzt Körper richtig anfangen würdest, so Powersport würde. Zu machen. Nee, doch, dann wärst du mit 40 viel fitter als jetzt. Mein Körper würde daran zerbrechen, weil der keinen einzigen Muskelstrang besitzt. Und dann würde der so denken, was ist denn los mit der Frau? Nee, Quatsch, dein Körper ist ja nach dem Prinzip use it or lose it, weißt du? Und du hast es halt vielleicht schon gelost, weil du halt noch nie irgendwie Sport gemacht hast oder so. Ich ja jetzt auch nicht wirklich. Es gibt gar nichts mehr zu verlieren. Wir haben schon alles geloost, was geht. Aber wenn wir jetzt anfangen es zu usen, weißt du, dann baut es sich vielleicht noch auf. Also, ich sehe dunkelschwarz für die Zukunft. Wobei, das erinnert mich jetzt an was Louis C.K. mal gesagt hat in einem von seinen Auftritten. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt loben soll oder nicht, weil er ist ja angeblich irgendwie, hat ja Frauen belästigt und so jetzt, ne, was auch irgendwie schon zu ihm passen würde. Ja, weiß ich jetzt natürlich nicht, inwieweit schwer. Das stimmt. Ja. Aber trotzdem ist er natürlich ein geiler Comedian. Und er hat mal gesagt, das Schöne daran, dass er jetzt so und so alt ist, ist, dass er endlich den Traum aufgegeben hat, irgendwann fit zu werden. Erinnerst du dich daran? Dass er. Es ist immer so in dem Kopf, man könnte es ja nochmal schaffen. Genau, man könnte ja nochmal anfangen, Sport zu machen und richtig fit zu werden und so voll den geilen Body entwickeln. Man könnte das ja machen. Das ist bei mir nicht im Kopf, tatsächlich nicht. Das war auch noch nie im Kopf. Es ist so, dass ich das komplett realistisch sehe, dass ich niemals total geil definiert aussehen werde. Vor allem wird es ja nicht besser ab jetzt. Es sei denn, ich fange jetzt wirklich an, eine Sportkarriere zu machen, was ich nicht tun werde. Und das Einzige, was ich machen könnte, ist Schadensbegrenzung, indem ich irgendwie versuche, es nicht komplett ausufern zu lassen mit dem Speck und es wirklich irgendwie in Grenzen zu halten und vielleicht mal ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen. Das ist ja, was ich auch gerade Und das ist versuche. Etwas... was ich mir immer vornehme und es nie tue und wahrscheinlich dann auch... Und das ist aber auch das Problem. Wahrscheinlich dann eh nie machen werde, dann kriege ich irgendwann vielleicht Kinder und dann ist es noch schwieriger und dann akzeptiert man das irgendwann, dass man einen Bauch hat und das ist ja auch okay. Aber das ist nämlich genau das Problem. Man nimmt sich diese Sachen vor. Und ich habe jetzt, glaube ich, für mich rausgefunden, dass das wirklich einer der Knackpunkte ist. Man darf es sich nicht vornehmen. Man muss sich einfach vor Augen halten, okay, ich will jetzt nicht anfangen, hier den Moralapostel zu spielen. Mein einziges Achievement ist es, dass ich jetzt relativ regelmäßig mal ein bisschen Home-Yoga mache. Ne? Du machst jeden Tag Yoga eine halbe Stunde voll gut. Nicht jeden Tag, ich versuch's, ne? Aber es klappt nicht immer. Auf jeden Fall darf man sich das nicht vornehmen, weil wenn man sich das vornimmt, so typisch Vorsatz fürs neue Jahr mäßig, dann klappt es eh nicht, weil man das schon gewohnt ist, dass sowas nicht klappt. Dann macht man den Januar durch und im Februar hört man auf. Ja. Weißt du, so ging es mir ja letztes Jahr. Sondern man muss sich einfach vor Augen führen, dass es fucking notwendig ist, dass du es machen musst. Und ich habe mir das jetzt mal vor Augen geführt, dass ich habe ja so Rückenprobleme, dass ich einfach vollkommen verrecken werde in 5 Jahren, wenn ich es nicht mache. Mhm. Ich muss es einfach machen. Es führt kein Weg dran vorbei. Und seitdem mache ich es. Sehr vernünftig. Ich habe da riesengroßen Respekt vor, dass du da so Selbstdisziplin hast. Richtig, richtig gut, wirklich. Könnte ich nicht. Doch, könntest du schon. Bestimmt. Ich habe super wenig Selbstdisziplin und ich habe super wenig Durchhaltevermögen. So, ich habe einfach auch keine Geduld. Jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt 5 Kilo abnehmen, dann wäre ich wahrscheinlich super zufrieden mit allem. Das dauert ja eine Weile, wenn man es irgendwie richtig machen will. Und ich habe erstens nicht die Geduld dazu. Ich will, dass es jetzt passiert. Und es ist ja auch mit Anstrengung verbunden, wenn man es nicht nur über Ernährung machen möchte, was bei mir, glaube ich, besser funktioniert als mit Sport. Bei Ernährung habe ich auch keinen Bock drauf, da viel dran zu verändern. Und es ist irgendwie, ich habe wirklich gerade eine Null-Bock-Einstellung dazu. Eigentlich mein Leben lang schon. Und auch wenig Geduld und Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin, das sind alles aber, Dinge, die sind mir Fremdworte. Aber, nee, guck mal, das sind jetzt auch Sachen, die du dir selber einredest. Ja, nee, aber es ist so einfach so. Ich bin stark lethargisch. Also du hast bestimmte Charakterzüge, ne? Aber nennt sich Couch-Potato-Charakterzug. Ja, aber das sind alles Sachen, ohne Scheiß. Du sagst es über dich selbst und deshalb wird's dann auch so. Och, jetzt komm mir nicht mit dieser philosophischen Motivations-Speech-Scheiße. Okay, vielleicht ist das auch so, weil ich jeden Tag von meiner virtuellen Yoga-Lehrerin indoktriniert werde. Ja. Ich komme mir schon manchmal vor, als wäre ich so ein bisschen in so einem Kult, oder? Ist das nicht schon auch so, Leute, die Yoga machen, das ist schon, ist es hat schon immer so ein bisschen was Pseudo-Spirituelles oder ja, das ist ja schon seit 20 Jahren Kult, oder wie du es nennen willst. Das ist ein Trend, der hält schon sehr lange an. Ohne Scheiß, überall machen jetzt Yoga-Studios auf. Hier. Ja, aber schon seit 20 Jahren. Das habe ich also noch so stark wie jetzt in den letzten 3-4 Jahren habe ich es echt noch nicht erlebt. Ja, weil das schießt jetzt überall aus dem Boden. Ja, aber es ist schon, es war früher so ein Esoterik, Leute, für so Öko-Fotzen-Sachen. Ja, genau. Und jetzt ist es Mainstream geworden. Und jetzt ist es halt Mainstream geworden und die Leute merken, dass man super viel Geld für eine Yogastunde nehmen kann, weil irgendwie alle denken, das ist der neue Lebensstil. Ja. Und man kann es aber auch wirklich sehr gut einfach zu Hause machen, auf einer Matte mit einem YouTube-Video. Ich meine, wir hatten einmal so einen coolen Yoga-Lehrer von der Uni, der war wirklich chillig, aber der hat eigentlich nur Entspannung gemacht, anstatt irgendwie richtig anstrengende Sachen. Aber das fand ich halt gerade gut. Das war aber auch richtig geil. Ich meine, das ist ja das Geile an Yoga, warum das so abgefeiert wird. Weil es viele verschiedene Formen gibt. Es ist nicht nur geil für deinen Körper, sondern du kommst auch geistig einfach viel besser auf dein Leben klar. Und du kannst natürlich die Form beliebig wählen. Es gibt Akro-Yoga, es gibt Hot-Yoga, es gibt Entspannungs-Yoga. Ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Es gibt mir auch scheißegal. Richtig anstrengendes Yoga, was eigentlich wirklich Krafttraining einfach nur ist. Also weißt du, was das Lustige ist? Ne? Ich mache es jetzt echt jeden Tag oder ich versuche es jeden Tag zu machen. Trotzdem bin ich echt einfach mega unflexibel. Das ist ja so ein Vorurteil über Leute, die Yoga machen, dass sie so flexibel wären. Ne? Und das Ding ist aber auch, dass du das halt gar nicht unbedingt sein musst, um das zu machen. Die Posen sehen dann halt nur anders aus für dich. Ne? Also ich, bei mir sind die Beine immer abgewinkelt. So ist es halt so. Und ich habe einfach so krank verkürzte Beinrückseiten. Ey, das wird noch in 10 Jahren nicht so richtig gut aussehen, sage ich dir. Ja, dieses Füße anfassen bei durchgestreckten Beinen, das ist ja auch eine Todesübung, ne? Das ist furchtbar. Niemals schaffe ich das. Ja, also ihr merkt, wir sind körperliche echte Wracks. Eigentlich sollte man in diesem Alter auf sehr Höhepunkt körperlich sein, aber leider nein. Falls ihr da Tipps habt für Couch-Potato-Fitness, dann schreibt uns doch mal eure chilligen Übungen, die sogar wir schaffen würden. Ganz wichtig, zu Hause im Wohnzimmer. Natürlich, ich gehe doch nicht wohin. Eben. Ich will meine Chipstüte neben mir haben, ob geht die wilde Fahrt. Ruben, ich fange jetzt direkt an mit einer Frage an dich, obwohl wir schon seit 1000 Jahren über irgendwas reden. Ja, schieß los. Wann hast du das letzte Mal einen Puck eingegeben? Boah, das ist lang her. Gell? Das war bei meinem, ich will vielleicht sagen, 2. oder 3. Handy, was ich so hatte, mit geschätzt 15 oder 16 Jahren. Und da habe ich einfach wie so ein blöder Idiot 3-mal die falsche PIN eingegeben. Nein, oh mein Gott, ich erinnere mich an die Situation. Oh mein Gott. Ohne Scheiß, du wirst es nicht glauben, aber es ist genau dieselbe Situation, von der ich vorhin schon erzählt habe. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe mit einem Kumpel eine Flasche Sambuca zusammengetrunken. Und ich war nicht 16 oder 15, sondern ich war 14 und habe mich das erste Mal krank besoffen. Mhm. Fuck, ich weiß noch genau, wie es war. So ein erstes Besäufnis, ne, das vergisst man halt auch nicht. Das war bei so einem Freund zu Hause, der ist halt 16 geworden und der hatte so richtig reiche Eltern. Und die haben natürlich im Bonzenviertel gewohnt in Wiesbaden, in so einer fetten Villa. Und Sonnenberg natürlich. Genau, und weil es halt auch so eine, oh, wir sind so cool Familie war, haben sie ihm halt auch das komplette Haus gegeben für die Ich werd 16 Party. Also es war, die hatten, also er hatte quasi sturmfrei und hat voll die Mega-Party gemacht. Und das war einfach nur ein krankes Besäufnis von der kompletten Klasse, Stufe, was weiß ich, alle waren so da. Genau, da sind einige crazy Sachen passiert. Ich erinnere mich gar nicht mehr so an so viel. Aber auf jeden Fall habe ich mich im Laufe des Abends so krass besoffen, dass ich aus irgendeinem Grund mein Handy ausgeschaltet habe. Und dann habe ich es wieder angeschaltet. Und ich hatte aber ein paar Wochen zuvor eine neue SIM-Karte gekriegt mit einer neuen PIN. Und ich habe aber, weil ich so besoffen war, mit vollster Überzeugung meine alte PIN eingegeben. Und mich dann gewundert, warum es nicht funktioniert. Und ich habe es überhaupt nicht hinterfragt. Ne? So, Handy rausgeholt, angemacht. Okay, PIN eingeben, geht nicht. PIN eingeben, geht nicht. Okay, ja, gebe ich halt dieselbe PIN nochmal ein. Ne? Ja, ging halt nicht. Handy aus. Am nächsten Tag erstmal bei den Eltern nach der PUC gefragt. Ja. Ja, das war die Story. Hat man die nicht selbst, die PUC? Bei mir hing sie immer an der PIN-Wand. Nee. Die war bei mir in irgendeiner komischen Schublade verkramt. Ja, das muss man dann erstmal finden. Ich habe mich ja um sowas auch nie gekümmert. Ich war ja auch ein krass unorganisiertes Kind. Und dann muss man am Ende noch da anrufen und sagen, mein Handy bitte, Mama, sag mal Puck bitte. Weißt du, wofür das steht? Nein, tatsächlich habe ich mich auch das noch nie gefragt. Ich habe gerade nachgeguckt aus Bock, anstatt dir zuzuhören. Und das heißt Personal Unblocking Key. Einfach mal nur so als Information für euch, liebe Leute. Und was heißt PIN? Jetzt muss ich das auch noch nachgucken, oder was? Personal. Okay, kannst du ja mal einen Tipp abgeben. Personal In-Logging Number. Persönliche Identifikationsnummer. Ja, okay. Hätte man auch drauf kommen können. Ärgerlich. In-Logging Number war dein Tipp. Geht auch. In-Logging ist auch ein gutes Wort. Ja, ne? Schönes Denglisch. Ich habe direkt noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar haben wir ja letzte Folge diese Story mit dem Sattelkondom erzählt, ne? Ja. Und wir haben direkt eine Nachricht dazu bekommen von, ich nenne sie mal Nele. Und sie hat geschrieben, wegen eurem Sattelkondomproblem. Ich verstehe euch vollkommen und finde auch, dass man nach einem Diebstahl dazu legitimiert ist, einen zurückzuklauen. Das hat mich an meinen eigenen Diebstahlgedanken erinnert. Und zwar wurde mir letztens in der Kneipe bei einer Kneipennacht mein Schal geklaut und ich musste frierend wieder heim. Ich wollte mir eigentlich einen anderen Schal zurückklauen, weil es echt kalt war. Aber meine beste Freundin fand das voll schlimm und hat mich überredet, das sein zu lassen. Aber es war ein echt toller Schal, so richtig schön dick und flauschig. Habe ich nicht jetzt auch die Legitimation, in der Kneipe einen Schal zurückzuklauen? Okay, scheiße. Also erstmal mein herzliches Beileid. Ich kann das total nachempfinden. Schal weg ist gleich scheiße. So, und jetzt ist aber natürlich die Sache... Kannst du das bitte nochmal so singen? Kannst du bitte jedes Wort jetzt so singen am Ende des Satzes? Auf jeden Fall ist natürlich ein Schal schon was anderes als ein fucking Sattelkondom. Also ich meine, irgendwo muss man ja auch die Grenze ziehen. Ich meine, nur weil bei einem eingebrochen wurde und der Fernseher wurde geklaut, gehst du ja jetzt auch nicht zum Nachbarn und klaust dir den fucking Fernseher. Ne? Wo zieht man die Grenze? Ja. Und ich glaube, die Grenze ist bei persönlichen Sachen. So ein fucking Sattelkondom ist kein persönlicher Gegenstand. Es war ja auch ein Werbegeschenk. Es war ein Werbegeschenk. Es war kostenlos. Niemand zahlt Geld für Sattelkondome. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, noch nie in der Geschichte der Menschheit hat jemand auch nur 1 Euro für ein Sattelkondom bezahlt. Wenn, dann war der ganz schön blöd. So, und bei einem Schal, das ist natürlich echt assi, dass dir das geklaut wurde. Das war echt ein schöner Schal anscheinend. Und wenn er so ein riesengroßer, war, dann hat er auch bestimmt 25 Euro gekostet. Wenn nicht mehr. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Und es ist aber tatsächlich so, dass ich finde, dass man dem Dieb seinen Schal auch hätte dann klauen dürfen, aber nicht irgendwem anders, der auch was dafür bezahlt hat. Genau, vollkommen richtig. So sehe ich das auch, weil das ist halt schon ein persönlicher Gegenstand. Man hängt vielleicht daran, du hast an deinem Schal gehangen und jetzt stell dir vor, du klaust einfach irgendjemand anderem so seinen Schal. Also das ist halt schon eine Assi-Aktion. Dann hast du nämlich zwei Leuten den Abend vermiest, genau, anstatt nur einem. Du lässt dich damit auf das Niveau von dem Schaldieb herab. Und das ist jetzt nicht echt wie bei Sattelkondomen, weil die sind ja wirklich total austauschbar und die zirkulieren ja die ganze Zeit. Das ist irgendwie so ein Ding. Weißt du, wenn es jetzt so wäre, du gehst in eine Kneipe, du legst deinen Schal in der Garderobe ab und beim Rausgehen nimmst du dir halt irgendeinen anderen Schal. So, weißt du, dann wäre es okay, irgendjemandem den Schal zu klauen dann. Aber so ist es ja nicht. Hashtag Ethik-Abi. Mündlich. Hashtag leider nur 9 Punkte im Ethik-Abi. Hashtag 13 Punkte. Ja, meine Lehrerin war wohl nicht so überzeugt davon. Aber es lag nicht an der Lehrerin. Nein, ich sag ja, sie war wohl von meinen ethischen Argumentationen nicht so überzeugt wie von deinen. Ja. Ja, also ich kann nur noch wiederholen, es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist, aber bitte gehe nicht unter die Schaldiebe. Es lohnt sich nicht. Diebstahl lohnt sich nicht. Ich muss nur dazu sagen, sie hat noch dazu geschrieben, dass sie betrunken war. Und ich finde, dass dann kann das schon passieren, dass man auf das Niveau herabsinkt. Ich finde, ab einem gewissen Pegel klaut man dann auch Schals. Ja, na klar, das kann schon passieren. Ist aber auch das so witzig, oder? Dass so ein Schal einem dann so wichtig wird, wenn es draußen so kalt wird. So, das ist genauso scheiße wie Sattelkondome zu klauen. Es ist nichts von riesengroßem Wert, sondern es ist einfach nur in der Situation wichtig. Echt beschissen, das nicht zu haben. Ja, klar. Total. Also ich kann die Frustration sehr gut verstehen. Ich kann die Frustration verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn man das im betrunkenen Zustand einfach gerne dann machen möchte und so. Aber also ich muss einfach hier mal jetzt eine Grenze ziehen. Geil, so. Da bist du eiskalt. Ja. Also Sattelkondom klauen, vollkommen okay. Vollkommen okay. Schal klauen. Nicht okay. Nicht okay. Nee. Also wir sind dann wohl auch der Meinung deiner Freundin, aber nur, wenn du nüchtern bist. Genau, wenn du besoffen bist, alles ist erlaubt. Okay. Und alles auch verständlich nachvollziehbar. Richtig. Also wenn du tatsächlich immer noch der festen Überzeugung bist, du möchtest gerne einen Schal klauen, besauf dich doch einfach. Naja, Rip in Peace, genau. So sagt man das, Anne. Oh, erzähl das mit. Rest in Peace, super flauschiger, super schöner Schal. Wir denken an dich. Wir denken an dich und haben wir noch mehr Nachrichten bekommen von Hörern? Ja, ganz viele sogar. Wirklich? Zum Beispiel. beste Nachricht der Welt, wirklich. Du musst schon lachen. Okay, wir haben ja letzte Folge, hast du ja die steile These aufgestellt, dass man in einer heißen Sauna den Furz nicht riecht, da abgelassen hast. Ja, ich bin auch immer noch davon überzeugt. Ja, und da haben wir eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der hat einfach nur geschrieben, hi Ruben, hast du mal auf einen Autositz mit Sitzheizung gefurzt? Mehr sage ich nicht dazu. Also er meint, es verstärkt es nur noch. Ja, nein. Ich bin der festen Überzeugung, ist es nicht so. Okay, also, das hat dich jetzt auch nicht überzeugt. Nee, also im Auto, na klar, das ist eine völlig andere Situation. Es erwärmt den Furz. Die Wärme, na klar, die Wärme der Sitzheizung erwärmt deinen Furz, der sowieso schon warm ist, noch mehr. Das heißt, wenn man jetzt rein physikalisch nachdenkt, er steigt noch schneller nach oben, verteilt sich schneller im Auto. Du riechst ihn mehr. Ist ja logisch, ne? Ich stimme dir da vollkommen zu, lieber unbekannter Hörer. Aber in der Sauna ist es ja eine völlig andere Situation. Also die Situation ist, es ist so heiß. Sagen wir mal, es ist vielleicht 85 Grad, ne? 85 Grad war die Sauna, wo ich drin war, als ich gefurzt habe. Da ist es generell einfach so heiß, dass deine Nase nicht mehr klarkommt. Also die Geruchsrezeptoren in deiner Nase, die schalten einfach ab. Zumindest bei mir ist es so, es sei denn, du riechst natürlich jetzt sowas Krasses wie den fucking Minzaufguss oder sowas. Aber so ein kleiner Pups, ne? So ein kleines Fürzchen, das geht völlig unter in diesem ganzen Ding. Ich halte das immer noch für eine sausteile These und ich möchte gerne, dass wir bis nächste Folge da einen Arzt zu befragen, der sich mit Nasen auskennt. Also irgendwie meine Meinung dazu einholen, weil du kannst hier nicht vehement diese These vertreten. Das kann man okay, Gegenvorschlag. Wir gehen einfach nochmal in die Sauna. Und ich esse vorher einfach richtig viel Bohnen oder sowas. Und dann gehen wir in dieselbe Sauna. Bohnen mit Spargel. Ich furz komplett diese Sauna voll. Oh, und du sagst mir, ob du es gerochen hast oder nicht. Oh, ja. Kann man sowas sagen in einem Podcast? Du kannst hier alles sagen. Wir sind ja deshalb zum Glück anonym. Aber es sind auch noch andere Leute. Und aus dem Grund von Menschenrechten würde ich das verneinen wollen. Wir können ja so ganz früh gehen, sodass niemand da ist, außer so eine alte Frau, die und vielleicht auch so, ein die alter... Ach, ist ja kein Mensch, hast recht, ja. Nein. Also ich meine, in der kompletten Sauna. Wir gehen dann einfach in eine leere Sauna. Weißt du Bescheid? Das ist mir das Geld nicht wert, tatsächlich. Ich möchte das ohne Saunagang bitte rausfinden. Ich möchte da kein Sozialexperiment zu starten. Ich möchte nicht, dass du alles vollfurzt. Was okay, also, okay. Ja, in der letzten Folge haben wir ja auch über unser Hippie-Dasein geredet. Haben wir? Also über mein Hippie-Dasein. Dass ich mir den ganzen Winter lang nicht die Beine rasiert habe. Ah, und hat es polarisiert? Es hat für Nachrichten gesorgt. Ich wollte jetzt nur noch mal eines dazu sagen. Ich bin sogar noch mehr Hippie, liebe Leute. Ich habe auch den ganzen Winter kein BH getragen. Okay, da kommen jetzt wieder Nachrichten wahrscheinlich. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, was haben denn die Leute dazu geschrieben? Nein, nichts Böses, alles gut. Und um die Gemüter zu beruhigen, ich habe mir vor ein paar Tagen, weil der Frühling so doll ausgebrochen ist, die unteren Beine, wie heißt das, die Schienbeine? Die Unterbeine. Die Unterbeine rasiert. Und das war das erste Mal seit Monaten. Und das ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl, habe ich gemerkt, das erste Mal zu machen. Aber sobald dann die Stoppeln kommen, ist es direkt scheiße. Mhm. Und Leute, man will ja auch nicht immer die Komische sein, ne? Ich kann das total verstehen, wenn man sich die Beine rasiert und wenn man sich die Beine nicht rasiert. Aber ich habe es jetzt auch mal gemacht, weil man will ja wirklich nicht immer die Hippie-Fotze sein. Wir leben nun mal jetzt in dieser Gesellschaft, in der wir leben, und man will sich ja auch mal anpassen, ne? Man will ja nicht immer... Ja, also der Drang zur Anpassung besteht schon, auf jeden Fall. Ja. Und ja, man will sich ja auch mal irgendwie richtig schön fühlen, jetzt so Frühlingsgefühle mäßig, ne? Ich habe mir ja auch, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war, aber ich habe mir ja auch letztes Jahr diesen Epilierer gekauft, der jetzt quasi wieder zum Einsatz käme, sobald die Stoppeln, ne, wieder kommen. Mhm. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich super Schiss vor habe, weil wenn man das ja nicht durchmacht den Winter über, ne, dann bringt es wahrscheinlich gar nichts, weil man dann wieder mit dem Schmerz direkt von Null anfängt jedes Jahr. Glaubst du, man fängt von Null an? Ich glaube schon, weil es ist ja dann wieder alles voll stark geworden oder naja, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich Schiss vor der ersten Behandlung, weil es sind ja wirklich überall Haare, ne, wenn du die dann erstmal alle wegmachen musst. Ja. Das ist wirklich sau schmerzhaft, aber es ist eine Methode, die mir wirklich sehr viel Arbeit erspart hat letztes Jahr und sehr viel Stress. Es hat gemacht, dass ich mich wirklich wohler gefühlt habe im Sommer, weil man muss es wirklich nicht oft machen. Man macht es alle paar Tage, aber immer nur so 10 Härchen, ne, die halt gerade da sind so. Und man macht nie das ganze Bein. Es hält ziemlich lange und es fühlt sich gut an und viel besser als Stoppeln. Und das habe ich jetzt so letztes Jahr für mich entdeckt. Und jetzt ist aber so, dass ich wieder ein halbes Jahr lang nichts gemacht habe. Und jetzt muss ich damit wieder anfangen. Und ich werde euch berichten, ob das so genauso schlimm ist wie letztes Jahr. Machst du jetzt hier schon Werbung für Epilierer? Nee, ich sage ja auch nicht die Marke. Fängt nur mit B an und hört mit N auf. Aber das ist auf jeden Fall vielleicht eine Methode, mit der ich mich dann irgendwann anfreunde, wenn es nicht mehr so doll wehtut. Okay, und wir haben dazu auch Nachrichten bekommen. Ich kann wir haben ja eine mega aktive Community mittlerweile. Ja, voll cool, oder? Ich bin richtig begeistert. Aus. Wir könnten schon eine Hörerfolge machen quasi. Naja. Ist ja jetzt schon eine halbe Hörerfolge. Ist schon tatsächlich quasi eine halbe Hörerfolge. Ich habe jetzt mal zwei Nachrichten rausgesucht. Einmal so ein bisschen kritisch und einmal so ein bisschen hippie. Ja. Eine Nachricht, ich nenne sie mal Sandra, sie schreibt, ich rasiere mich sehr gerne, weil ich das Gefühl total mag und mich hygienischer fühle. Allerdings sollte man das nur für sich machen und nicht um jemandem zu gefallen. Jeder sollte das für sich entscheiden. Und wenn man sich selbst nicht rasiert, darf man das sowieso nicht vom Partner erwarten. Bei anderen stören mich Haare auch nicht, wobei ich mir echt nicht vorstellen könnte, dass man sich so wohler fühlen kann. Also sie kann sich nicht vorstellen, dass man sich wohler fühlt, wenn man sich nicht rasiert. Genau. Ja, ja, okay. Das kann ich verstehen, klar. Und wie findest du dieses, wenn man sich selbst nicht rasiert, darf man es auch nicht vom Partner erwarten? Mal ganz runtergebrochen. Ich finde sowieso, man kann von niemandem erwarten, dass er sich rasiert. Sondern sie hat ja, das hat sie ja in derselben E-Mail geschrieben, dass man das für sich entscheiden muss, worauf man sich, wie man sich selbst am besten findet. Weißt du? Ja. Also es läge mir fern, sage ich mal, von dir zu erwarten, dass du dich rasierst. Auch wenn du dich selbst nicht rasierst. Auch oder? Wenn ich mich selbst nicht rasiere. Und selbst wenn ich mich rasieren würde ich trotzdem nicht. Also, weißt du? Weil es allgemein scheiße ist, Erwartungen zu haben. Man hat einfach nicht das Recht, finde ich, an jemanden eine Erwartung zu stellen, was das betrifft. So. Und was andere Sachen betrifft? Also, meine Erwartung an dich ist zum Beispiel, dass du dich selbst in deinem Körper wohlfühlst. Das ist eine Erwartung von mir an dich, weil wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, macht es dich glücklich, so, weißt du? Und wenn du dich mit dir wohlfühlst, fühlst du dich auch mit mir wohl. Und dann fühle ich mich auch mit dir wohl. So ist es halt. Meine Erwartung an dich ist, dass du mich sehr gut befriedigst und nicht unbefriedigst aus dem Haus gehen lässt. Ich tue mein Allerbestes. Ich weiß. Wir haben noch eine andere Nachricht bekommen von, ich sag mal, Antonia. Und sie schreibt, Körperbehaarung ist voll das schwierige Thema. Mir ist es vollkommen egal, wie andere rumlaufen und achte da gar nicht drauf, nur bei mir selber. Ich hatte früher ziemlich borstige Beinhaare und das hat mich extrem gestört, weil es, wenn ich eine Strumpfhose oder enge Hose angezogen habe, auch wehtat, die Haare so gegen den Strich zu biegen. Und ja, liebe Antonia, ich kenne die Scheiße. Mal kurzer Exkurs in meine Kindheit auf dem Bremer Freimarkt. Ich habe das noch so doll vor mir. Diese Scheiße, wenn du irgendwie als Kind Strumpfhosen angezogen bekommst und natürlich keine rasierten Beine hast und das alles hochbiegt gegen den Strich und die Beine und die Beinhaare können sich nicht wieder von allein nach unten biegen, weil sie so eng anliegt. Das hat gejuckt. Ich habe geheult. Ich habe meiner Mutter wirklich stundenlang die Ohren vorgeheult. Nur wegen den scheiß juckenden Beinhaaren. Aber das war wirklich saudoll unangenehm und ich kenne das sehr gut. Ich habe dann alles Mögliche probiert und bin irgendwann auf die Idee gekommen, mir die mit Licht auf Dauer wegzumachen. Habe mir dann so ein Blitzdings geholt und das ein halbes Jahr lang regelmäßig gemacht und jetzt bekomme ich kaum noch mehr Beinhaare. Und wenn, dann sind die dünn und weich und wachsen mega langsam. Das habe ich echt gebraucht für ein gutes frauliches Feeling. Die Dinger sind zwar mega teuer, aber ich habe ein verhältnismäßig günstiges bei eBay ersteigert. War mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Am Anfang hat es dann die ersten 3-4 Male ein bisschen geziebt, aber dann hat man sich dran gewöhnt und merkt das gar nicht mehr. Aber bei Schambehaarung bin ich da eher der Trimmer und ab und zu Rasierer. Meine Achseln rasiere ich immer nur, wenn ich einen Top trage. Props an dich, mache ich auch so. Coole Einstellung auf jeden Fall. Apropos diese Lichtblitzer. Ja. Hast du da mal so ein Close-Up-Video von gesehen? Nee. Wie das aussieht? Nee. Weil das ist ja eine ganz ausgefuchste Technologie. Ja, voll krass. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Man muss es ja hinkriegen, dass zwar die Haare davon gekillt werden, aber deine Haut ja nicht. Ne? Ja. Und deshalb machen die das irgendwie so, dass dieses Licht, was da blitzt, eine ganz bestimmte Wellenlänge hat. Okay, kurzer Nerd-Exkurs. Du weißt da auf einmal was drüber. Okay, cool. Eine ganz bestimmte Wellenlänge hat, die auf die Farbe der Haare anspricht. Also das Licht, was da rausgeblitzt wird, das spricht nur bei dunklen Stellen an. Also auf die Haare, die ja dunkel sind, im Gegensatz zu deiner Haut. Deshalb weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie die funktionieren, wenn du dunkle Haut hast. Oder blonde Haare. oder blonde Haare. Es kann, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da anders dann funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass nur die Stellen der bestrahlten Stelle, also in dem Fall die Haare, dieses Licht aufnehmen. Und die absorbieren dann die gesamte Energie von diesem Licht. Und dann heizen die sich so doll auf, dass die Wurzel explodiert. Ja, das ist ein komisches... Wenn du das in Zeitlupe siehst, im Close-up, das sieht aus wie ein Popcorn. Okay. Das Haar explodiert einfach. Richtig weird, Leute. Richtig weird, aber irgendwie Props an die Leute, die sich das ausgedacht haben, ist schon eine crazy Technik. Man stellt das doch dann auch auf seinen Hauttyp oder so ein oder auf seinen Haartyp. Auf jeden Fall kann man das irgendwie verstellen, die Intensität und so weiter. Naja, ich finde das auf jeden Fall eine krasse Technik, finde das aber irgendwie ein bisschen unheimlich, weißt du? Also ich, bei Epilierer ist ganz klar, was da passiert, es sind einfach Zangen, die ziehen das raus. Du kannst auch eine Pinzette für nehmen, dauert halt 1000 Jahre mehr. Ja. Aber es ist irgendwie ganz klar, was da passiert. Ja. Und bei diesem Lichtding, das ist wirklich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen wie meine Mutter, so ein bisschen Angst vor der Technik. Ich kann da nicht sehen, was passiert. Ich kann da nicht genau durchsteigen und Sachen, die ich nicht verstehe, die benutze ich auch nicht. Ja, aber dann könnte man sich ja einfach mal so ein Video angucken, wo man genau sieht, was passiert. Ja, aber es ist schon irgendwie so, dass ich das sehr unnatürlich finde. Aber auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, das so zu machen und es hält ja auch anscheinend so, wahrscheinlich noch länger als bei Epilierer, ich weiß nicht. Genau, also das wäre nämlich mein größtes Bedenken bei sowas, wenn ich jetzt überlegen würde, wie ich mir am besten die Beine enthaare. Oh Gott, das würde bei dir 3000 Jahre dauern. Das würde so lange dauern. Auf jeden Fall, das wäre mein größtes Bedenken, mir sowas zu kaufen, dass es halt überhaupt nicht funktioniert. Also das schreiben ja auch ganz viele Leute, glaube ich, bei sowas immer, dass es bei ihnen gar nicht funktioniert hat. Dann kannst du es vielleicht zurückgeben. Ja, vielleicht. Aber nicht mehr nach einem halben Jahr. Und dann schreibt sie noch, warum haben Beine denn auch so viel Haut und Haare? Ganz ehrlich, finde ich auch, es macht wirklich keinen Spaß, die Hälfte deiner Körperfläche einfach zu rasieren. Ja. Super viel. Boah, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Also ich habe das noch nie gemacht, aber es fuckt mich ja allein schon ab, so die Hälfte von meinem Gesicht immer zu rasieren. So, und wenn ich mir dann, also allein der Zeitaufwand, sich da jeden Morgen hinzustellen, und dir die kompletten fucking Beine zu rasieren und noch andere Stellen deines Körpers, wenn du das machst. Boah, fuck. Also allein wegen dem Zeitaufwand hätte ich keinen Bock drauf. Ja, rasieren ist auch wirklich... Ja, und jetzt kommen natürlich Kommentare so, das dauert bei mir nur 5 Minuten. Bestimmt dauert das nur 5 Minuten, wenn man das oft genug gemacht hat. Ist halt trotzdem scheiße auch für die Haut, oder? Das sagen ja auch viele, dass, dass dein, wenn du braun geworden bist im Sommer, dass das durch das Rasieren voll schnell dann wieder weggeht. Ne? Ich meine... Wenn du jetzt nicht so tiefengebräunt bist, sondern halt einfach sommerbraun, dass du das dann quasi immer abträgst durch den Rasierer. Ist das nicht auch so? Ja. Also du schabst ja immer so ein bisschen ab. Ja. Ja. Also falls ihr länger braun sein wollt. Einfach weniger rasieren. Let it grow. Let it grow, let it grow, let it grow. Okay, cool. Ja, und wir sind euch natürlich noch eine Info schuldig. Wir haben ja gesagt, wir probieren dieses My-Size-Kondome-Ding aus und... Da musste man dann so ein Bandmaß. Das 8 Meter lang ist. Das 8 Meter Bandmaß musste man so ausdrucken und... Im erigierten Zustand. Um den Penis wickeln, um den Umfang zu messen. Und welch Wunder, Ruben hat ja letztes Mal gemeint, Leute, es ist doch alles okay. Ich hatte noch nie Probleme damit, dass ich gedacht habe, mein Penis wäre nicht groß genug. Ja, Leute, wisst ihr warum? Rubens Penis hat kaum auf dieses Bandmaß gepasst. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ja, du hast den größten tatsächlich. Also was machen denn dann so richtig riesengroße, dicke Penisse von... rassistisch gesehen schwarzen Männern, die passen überhaupt nicht mehr da drauf. Ja, weißt du, was meine Theorie ist? Du hast also, den größten Ende-Gelände. Entweder das oder, also ich habe wirklich eine ganz starke Theorie, dass das natürlich Marketing ist. Und dass man natürlich, wenn man sieht, oh, ich habe voll den fetten Schwanz laut diesem Bandmaß von dieser Firma, dass die sagen ja auch keine genauen Zentimetermaße, ne? Sondern. Doch. Nee, sondern doch, die diese sagen, Zahl, die da draufsteht, ist der Durchmesser deines Penis. Da warst du gerade so drin und deshalb haben wir jetzt diese Kondome bestellt, die größte Kondomgröße, die anzubieten haben. Ja, also auf jeden Fall ist meine Theorie, dass diese Firma eben natürlich ihre Kondome verkaufen will, ne? Und ihre Zielgruppe sind natürlich, ich sag mal, weiße Männer, vielleicht zwischen 18 und 40 oder so, ja? Und was finden weiße Männer zwischen 18 und 40 geil, wenn sie gesagt kriegen, sie haben einen riesengroßen Penis? Ja. Also machen die natürlich ihr Maßband absichtlich so, dass man zwangsweise in der größten oder zweitgrößten Kategorie landet, damit man dann diese Kondome kauft. Das ist meine Theorie. Glaube ich nicht. Es kann sein, dass es ein bisschen so ist, aber ich glaube das nicht, weil ich ja von dem Kumpel, der uns das empfohlen hat, den habe ich auch gefragt, ja, was hast du denn da für eine Größe rausbekommen? Und er hat gesagt, irgendwie 50 oder so, 50 Millimeter, was wirklich so in der Mitte ist. Ja, vielleicht hat er einfach einen Mikropenis. Nein, der hat einfach einen dünnen Penis. Das war so eine mittlere Größe und dann gab es noch 4 Größen oder so bis zu deiner. Also das... Oh, oh Mann, das klingt jetzt so auf den längsten, dicksten Schwanz. Aber ja, ihr wolltet es wissen. Es ist so, es ist jetzt bewiesen. Und es ist offiziell. Und also nach meiner Erfahrung ist das auch korrekt. Okay, cool. Nach den Penissen, die ich jetzt schon beurteilen konnte. Mhm. Ja. Ja. Ist dir jetzt unangenehm, ne? Ein bisschen. Okay, Thema wechseln. Vielleicht finden wir noch einen Tipp der Woche für euch. Ja. Ich habe nämlich überlegt, ich würde euch gerne einen sehr, sehr guten Musiker empfehlen, wo wir auch bald auf ein Konzert gehen. Und ich kann kaum glauben, dass ich das Album noch nicht empfohlen habe oder ihn noch nicht empfohlen habe, weil es wirklich einer meiner absoluten Lieblingsplatten 2017 gewesen. Sohn heißt der Künstler. Der wohnt in Wien, kommt aus London, glaube ich, und macht so, ja, wie soll man das nennen? Also elektronische Musik auf jeden Fall, aber er singt auch richtig geil, so ein bisschen soulig und ja. Hört einfach mal rein, das aktuelle Album heißt Rennen. Mega gut. Mega gut. Mega und schön. Er geht auch jetzt eben, wie gesagt, auf Tour und wenn ihr zufällig jetzt reinhört und denkt, oh, voll geil, geht doch einfach mal hin. Der hat auch eine super gute Liveband. Und wenn ihr auf das Konzert in Frankfurt geht, dann seht ihr uns vielleicht und dann sagt mal Bescheid, falls ihr uns seht. Obwohl ihr nicht wisst, wer wir sind, aber... Ruft einfach mal, genau. Und dann fliegt unsere Identität auf. Wir sind enttarnt für immer und wir müssen aufhören mit dem Podcast. Genau, so wird es sein. Ja, dann empfehle ich euch heute mal einen Klassiker, nämlich einen relativ neuen Kinofilm. Der heißt Mord im Orient Express und den kennen bestimmt auch schon viele. Da spielt ja Johnny Depp mit und deshalb ist er jetzt nicht so ein Underground-Film. Aber ich fand den tatsächlich super cool, weil ich kannte das Buch nicht. Ich meine, ich kenne Agatha Christie vom Namen, aber ich kannte gar kein Buch von ihr. Mhm. Und der wurde auch schon mehrfach früher verfilmt. Und diese neue Verfilmung ist jetzt aber tatsächlich, ich fand sie sehr spannend und sehr gut gemacht. Und irgendwie mochte ich diese Art von Film und Krimi. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich mochte den auch sehr gern. Der hat irgendwie total gut geschafft, diesen Flair von dieser Epoche einzufangen. Mhm. Weißt du, also so dieses Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert Ding, wo so auch Sachen reinfallen wie, keine Ahnung, Sherlock Holmes oder so. Mhm. Gut, der war ein bisschen früher vielleicht, aber... Auf jeden Fall regt er dazu an, die ganze Zeit mitzuraten, wer denn jetzt der Mörder sein könnte. Und es ist eigentlich die ganze Zeit so diese Detektivarbeit. Und mit dem Plot-Twist, liebe Leute, hätte ich nicht gerechnet. Also, liebe Leute, zieht euch den rein. Wir haben den im Kino geguckt. Das war natürlich noch beeindruckender. Einfach mal so jetzt als Tipp, als neuer Tipp aus dem Kino. Ich meine, ich habe jetzt nicht Star Wars empfohlen, aber es kommt dem nahe. Aber nächstes Mal kommt wieder ein Underground-Tipp, ich verspreche es. Okay, cool. Ja, aber der Film lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon öfter die Frage bekommen, wo wir denn überall zu finden sind. Und deshalb wollte ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also, wenn ihr Apple-User seid, dann auf jeden Fall iTunes. Da ist es auch super duper, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst. Da würden wir uns sehr freuen. Wenn euch das alles hier gefällt, dann lasst uns doch mal 5 Sterne da. Das wäre super. Wenn ihr aber Android oder Windows benutzt, dann sind wir auf jeden Fall bei SoundCloud. Da gibt es aber nur die neuesten Folgen immer. Aber auf unserer Website gibt es immer alle Folgen, auch frei verfügbar als Download. Das ist zweipersonenhaushalt.de. Und die neue Folge kommt immer jeden zweiten Dienstag. Und wir sind außerdem auch noch auf Facebook und Instagram, wo wir eine schon sehr gute Community zusammengekratzt haben. Wir also haben nicht auf Facebook, ich, aber. 3 Likes auf Facebook. Ich habe jetzt von Instagram geredet. Nee, ja. Es sind noch 3. Aber Facebook ist tot, Leute. Ich weine dem dann nicht hinterher. Auf jeden Fall vielen Dank an die 3, die sich überwunden haben. Ihr seid die Besten. Und auf Instagram könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. Und wir haben wieder ein Hörer-Outro für heute. Ist das nicht cool? Das ist so cool. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nicht Google Translate dazu bemühen muss. Ja, und zwar müsst ihr dazu einfach nur, wenn ihr eine Fremdsprache oder einen Dialekt sprecht, den Text aus dem Intro übersetzen und uns als Sprachnachricht per Mail schicken an mail@zweipersonenhaushalt.de. Und dann sagt ihr noch danach auf Deutsch, das war bayerisch zum Beispiel. Und dann schickt ihr uns das als Sprachnachricht und dann kommt ihr ans Ende von unserer Folge. Und wer will das nicht? Ich meine, das ist der Fame pur hier. Das ist es, Leute. Das Hörer-Outro von heute kommt von der lieben Anna. Die spricht Ungarisch. Und zwar hatten wir ja Ungarisch eigentlich schon in der 4. Folge von dem Google Translate aufgenommen. Das war aber so bescheuert, dass ich gesagt habe, bitte gerne, Anna, mach es doch nochmal richtig. Vor allem ist mir aufgefallen, das, was sie jetzt uns eingesprochen hat, wovon ich einfach mal ausgehe, dass das richtig ist, weil sie ja wahrscheinlich irgendwie Muttersprachlerin ist oder so, klingt vollkommen anders als das, was ich bei Google Translate aufgenommen habe. Es ist einfach so anders und viel schöner und viel authentischer. Also vielen Dank, liebe Anna, da freuen wir uns wirklich sehr. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, hört es euch doch mal an. Genau, das letzte Wort hat heute Anna. Habt euch lieb. Két személyes háztartás Annéval és Rubennel. A podcast egy franciágyból. Das war Ungarisch.